Wir wollen hauptsächlich mit dir heute sprechen über die Situation der Kurden in den kurdischen Gebieten in Syrien, im Irak und in der Türkei. Passt ja ein bisschen zu deiner Einleitung, die du gemacht hast vom arabischen Frühling, der zum arabischen Winter geworden ist. Mal so eine ganz einfache Einstiegsfrage. Ihr habt das Buch, ich glaube, vor einem halben Jahr herausgegeben oder ist es herausgekommen? Ja, also erschien im September, aber die Beiträge sind gar nicht geschrieben. Mai, Juni waren nicht fertig Ja. spätestens. Genau, Gut. das ist so der Zeitraum der Beiträge. Und Dann seitdem ist ja schon sehr viel passiert. richtig. Das war auch nicht die einfache Einstiegsfrage, sondern die einfache Einstiegsfrage wäre, wie ist denn die Situation aktuell in den kurdischen Gebieten? Wie Ja. würdest du es beschreiben? Was hat sich seitdem getan? Ich glaube, sehr beispielhaft dafür ist tatsächlich die Lage in der Türkei. Also bei den Parlamentswahlen am 7. Juni war das ja noch so, dass eigentlich relativ viel Hoffnung daran bestand, dass man auf einem friedlichen Wege in der Türkei zu einem politischen Wechsel kommen könnte, dass man es irgendwie schaffen könnte, nämlich über friedliche, demokratische Mittel dafür zu sorgen, dass sich die Lage dort bessert. Und die Entwicklung der Türkei ist eigentlich sozusagen sehr eindrucksvoll, dass dieser Weg inzwischen überhaupt nicht funktioniert. Und ähnlich ist es eigentlich auch in anderen Teilen, wo Kurden leben. Also die Lage hat sich ja nicht in keinem Teil verbessert oder entspannt, sondern nach wie vor sehr stark vom Krieg dominiert. Und gerade die Entwicklung in der Türkei hat dann auch dazu geführt, dass während in Syrien und Irak eigentlich der Krieg auch schon länger dauert, war die Türkei recht lange, recht zumindest auf der Oberfläche friedlich erschien, dass man da irgendwie anders agieren kann. Aber auch dort zeigt sich inzwischen, dass über diesen friedlichen Weg eben nichts mehr funktioniert. Wenn man sich nochmal anschaut, wie auch die AKP auf diese Wahlergebnisse am 7. Juni reagiert hat, nämlich mit einem offenen Krieg, der seitdem immer weiter eskaliert wird, wo auch kein Ende absehbar ist, ja, kann man auch eigentlich auch schon in der Türkei auch schon von einem türkischen Winter sprechen. Also auch die Stimmung, auch gerade unter den linken Kurden nach den Wahlen am 7. Juni war eine völlig andere als jetzt. Die Stimmung ist mies. Ja, du hast letztens auch ein Interview geführt mit Murat Timur zur Situation eben der Kurden in der Türkei. Ja. Der hat gesagt, in der Türkei herrscht Krieg. Genau. Kannst du das ein bisschen ausführen? Wie genau sieht das aus? Dieser Interview ist schon ein paar Monate alt. Seitdem hat sich die Lage nicht verbessert. Also insofern sind Beschreibungen, die dort getroffen sind, muss man das dann noch weiter verschärfen. Damals war die Situation schon so, es gab diese Angriffe auf die kurdischen Städte im Osten der Türkei. Also dieser Krieg ist ja ursprünglich gestartet mit türkischen Luftangriffen auf Nordirak. Aber dabei ist es nicht geblieben, sondern es war nur die erste Stufe. Nächste Stufe war dann eben der Krieg in der Türkei selbst. Dieser Krieg sieht so folgendermaßen aus. Im Westen der Türkei ist davon relativ wenig zu spüren. Das heißt, das ist schon regional sehr begrenzt auf die kurdischen Gebiete. Und dort gibt es ein Standardvorgehen der türkischen Armee über Stadtteile, die als PKK-Hochburg gelten, wird eine Ausgangssperre verhängt. Anschließend gehen Armee und Polizei rein und machen Jagd auf vermeintliche PKK-Mitglieder. Bei dieser Jagd sterben viele, viele Zivilisten bei jedem einzelnen Operation. Ein Beispiel dafür ist Cizre. Das war auch sogar in den deutschen Medien wurde es mal erwähnt, dass es diesen Angriff gab. In Cizre Ende September eine 7-tägige Ausgangssperre. Die Ausgangssperre wurde durchgesetzt mit Hilfe von Scharfschützen. Das heißt, wenn die Bevölkerung ihre Häuser verlassen hat, wurde auf sie geschossen. Wenn Leute gestorben sind, konnten sie nicht beerdigt werden. Also es gibt auch Bilder, Fotos, wo Familienmitglieder ihre Angehörigen in Kühlschränke aufbewahren, um sie nach der Ausgangssperre beerdigen zu können. Es sind auch Zivilisten gestorben, weil sie medizinisch nicht versorgt werden konnten. In Jizre wurden Panzer in einer Stadt eingesetzt. Also das muss man sich einfach klar machen. Artillerie wird in den Städten eingesetzt. In ländlichen Raum gibt es auch Luftangriffe der türkischen Armee im Land. Also man muss das vielleicht irgendwie alles mehrfach sagen, damit es wirklich klar ist, welche Art von Krieg dort geführt wird, nämlich gegen die eigene Bevölkerung. Und Jizre ist kein Einzelfall, sondern ähnliche Angriffe gibt es immer wieder. Also Jizre wurde mehrfach angegriffen. Nusaybin ist eine weitere kleine Stadt, wurde mehrfach angegriffen. Sur bei Diyarbakır, auch ganz aktuell jetzt. Also auch jetzt gerade gehen die Bilder wieder rum, wie da Stadtteile zerstört sind, komplett. Silopi, Silvan, eine ganze Reihe von Städten, die immer wieder angegriffen werden. Also die Namen, die ich jetzt gezählt habe, sind Städte, die mehrfach angegriffen wurden. Es gibt dann auch andere Städte, die nur einmal angegriffen wurden. Diese Angriffe haben es auch nicht aufgehört, nachdem die AKP mit diesem Kriegskurs die Wahlen gewinnen konnte. Also am 1. November waren ja die Wahlen. Und auch danach geht es weiter, eigentlich 1:1. also viel, die Hoffnung von mir oder die Erwartung von mir und anderen war eben, so wie die AKP diesen Krieg hochgefahren hat, um die Wahlen zu gewinnen, wird sie den Krieg wieder runterfahren, wenn sie die Wahlen gewinnt. Das ist aber nicht passiert. Das wäre jetzt auch die Frage gewesen, weil das ist sozusagen das, was man bei oberflächlichster Betrachtungsweise halt immer denkt. So, ne? Es gibt also ging um die Wahlen, es ging um Parlamentswahlen, die sind nicht vorbei. Ja. Dann wird sich jetzt alles beruhigen. Wie wird denn das innerhalb der Türkei eigentlich begründet und kommuniziert, was dort passiert? Also ich meine, jetzt wenn ich so drauf gucke, vielleicht auch aus linker Sicht, erschließt sich mir erstmal nicht, was meinetwegen so da ein HDP-Vorsitzender oder so Schlimmes gemacht haben soll oder so, also was das alles, wo der Zusammenhang ist. Aus Sicht der, also die offizielle Sicht der Türkei ist, das ist ein Antiterrorkampf. Und die Leute, die man dann umbringt, sind Terroristen. Das große Problem ist gerade, dass auch die türkische Öffentlichkeit, auch die sogenannte kritische Öffentlichkeit in der Türkei, diese Angriffe nicht hinterfragt. Also auch dort wird das eigentlich als Anti-PKK-Kampf wahrgenommen, mit vielleicht kleineren Kollateralschäden, aber insgesamt wird es nicht verstanden als Krieg gegen die kurdische Bevölkerung, sondern ein Krieg gegen die PKK oder Antiterroroperation. Das ist leider auch die Sichtweise der sogenannten kritischen Oppositionsmedien. Also da gibt es keinen großen Unterschied zwischen AKP und Anti-AKP-Kräften, sondern dieser Sichtweise auf den Krieg insgesamt wird eigentlich geteilt. Das ist das große Problem. Und das macht auch Das erklärt auch, warum inzwischen viele wenig Hoffnung haben, dass man überhaupt den Konflikt auch friedlich lösen kann. Wenn für die Menschen in Westtürkei das Ganze sozusagen keine große Rolle spielt, ist eine friedliche Überwindung des Konflikts eigentlich kaum vorstellbar. Das ist das große Problem. Dazu kommt, also du hast ja gefragt, von außen sieht das eigentlich so aus, dass eigentlich die HDP-Führung jetzt eigentlich so viel gemacht hat. Aus Sicht der türkischen Öffentlichkeit stellt sich das anders dar. Da gibt es zum Beispiel selbst Verschwörungstheorien, dass der Anschlag in Ankara mit über 100 Toten gegen auch HDP-Leute, dass das eigentlich eine kombinierte Aktion vom IS und PKK ist, in Zusammenarbeit mit der HDP. Selbst solche Verschwörungstheorien können in der Türkei von einem Ministerpräsidenten ausgesprochen werden, ohne dass er dafür ausgelacht wird. Das heißt, es gibt eigentlich sehr viel Raum für völlig absurde Vorwürfe. Und da ist sozusagen der Vorwurf, dass die HDP selbst schuld ist an diesem Angriff, gar nicht mal der größte. Um da vielleicht den Dreh zu schaffen zur Situation der Kurden in den kurdischen Gebieten. Ja. Allgemein, welche Rolle spielen denn die türkischen Gebiete, wo Kurden wohnen, für meinetwegen die Kämpfe gegen den IS in Syrien? Also wenn man sich anschaut, wer in Rojava tatsächlich kämpft, dann sind das neben syrischen Kurden und anderen Kräften, lokalen Kräften, eigentlich hauptsächlich Linke und Kurden aus der Türkei. Also auch wenn man sich anschaut, wer dann tatsächlich stirbt und wer dann irgendwie wessen Leiche dann über die Grenze überführt werden muss, dann sind das in fast allen Fällen Linke und Kurden aus der Türkei. Das ist sozusagen eigentlich die Hauptunterstützerkraft. Wenn man sich anschaut, vergleicht mit irgendwie Unterstützung aus Europa oder aus dem Westen oder aus der gesamten Welt, dann ist das relativ klein. Aber aus der Türkei gibt es eine sehr starke Unterstützung, nicht nur von kurdischer Seite, sondern auch von der türkischen Linken, weil sozusagen inzwischen Rojava und Kobane eigentlich inzwischen so ein Symbol geworden sind, der auch deswegen leuchtender scheint für viele, weil die Lage in der Türkei sozusagen immer trostloser scheint. Weil man irgendwie merkt, in der Türkei kommt man gegen die AKP-Regierung eigentlich nicht wirklich an. Und da haben sie auch viele auch darauf verlagert, dass man sagt, okay, dann setzen wir unsere Kräfte eben darauf, dass Rojava sich halten kann, dass wir sozusagen einen Raum haben in der ganzen Region, wo eine linke Gesellschaft möglich scheint. Weil eben in der Türkei die Hoffnung über die herkömmlichen Wege nicht mehr da ist. Mhm. Aber ja, das ist einfach ein großes Problem. Zeichnet sich da sowas wie eine Strategie der Türkei ab, wie mit der Kurdenfrage in Anführungsstrichen umzugehen? Also ist das Ziel von Erdogan, die Kurden aus der Türkei zu vertreiben, meinetwegen? Ich spitze mal ein bisschen zu. Ja, das ist die große Frage, also weil eigentlich die militärische Lösung nicht durchführbar ist. Also selbst wenn man sozusagen irgendwie die Sichtweise der Türkei teilen würde und sagen würde, das ist nur ein Terrorproblem, auch dann ist eigentlich, hat sie auch gezeigt immer wieder, also zuletzt in den 90er Jahren, dass die militärische Lösung nicht funktioniert. Also in der Türkei war damals ein Bürgerkrieg mit über 30.000 Toten, wo eigentlich beide Seiten am Ende sich nicht durchsetzen konnten. Also weder die Türkei noch die PKK. damals gab es eben diese Pattsituation. Diese Pattsituation wird es bei einem neuen Krieg wiedergeben. Und es ist völlig offen, was die AKP da wirklich vorhat, was auch Erdogan da vorhaben. Ob sie jetzt dieser Lage der Spannung sozusagen über die nächsten Jahre vorantreiben wollen, bis zu den nächsten Wahlen. Ob sie irgendwann jetzt wieder doch irgendwie versuchen, diesen Krieg runterzudämmen. Wobei dann die Frage ist, ob man einfach am Schalter das an- und ausdrehen kann. Was da genau geplant ist, ist völlig offen. Und wie gesagt, also meine Erwartung oder Erwartung von vielen war eigentlich Krieg als Wahlkampfstrategie, der dann nach dem gewonnenen Wahl wieder runtergefahren wird. Dazu ist das nicht gekommen und was jetzt passiert ist, ist eine sehr große Frage. Vermutlich eine naive Frage. Ich erinnere mich gerade, vor der Wahl gab es einige Brandanschläge auf Büros der HDP in verschiedenen Städten. Ja. Kannst du sagen, wie sowas verfolgt wird? Also ein Brandanschlag ist ja erstmal ein Brandanschlag, der vermutlich irgendwie einen Staatsanwalt interessieren dürfte. Aber wie ist da, was passiert da in der Hinsicht? Ja, also es waren nicht nur ein paar Brandanschläge, sondern es wurden 400 Parteibüros der HDP zerstört. Wie viel? 400. Mhm, also nicht ein paar. Mhm. Es gab zahlreiche Anschläge, also Angriffe auf Personen. In Diyarbakir gab es einen Anschlag auf eine HDP-Wahlkampfveranstaltung mit 5 Toten vor den Wahlen schon, also vor den Wahlen im Juni. Ähnliche Angriffe haben auch in der Zeit zwischen den beiden Wahlen auch wurden auch fortgesetzt. Die Frage der juristischen Verfolgung ist, kann man stellen, aber die Frage kann man auch sehr einfach beantworten, es gibt keine. Auch bei den großen Anschlägen ist es so, dass sie nicht aufgeklärt werden und es eigentlich kaum was dafür spricht, dass sie wirklich aufgeklärt werden unter der AKP-Herrschaft. Der Anschlag in Diyarbakir am 5. Juni ist nicht aufgeklärt. Der Anschlag in Suruç am 22. Juli mit über 30 Toten ist nicht aufgeklärt. Und der Anschlag in Ankara mit über 100 Toten am 10. Oktober wird wahrscheinlich auch nicht aufgeklärt werden. Wenn man sich klar macht, also stellen wir uns das mal quasi bildlich vor, ich bin Staatsanwalt in Ankara und höre dann per Fernsehansprache den Ministerpräsidenten, der dann sagt, das ist eine Aktion von IS und PKK. Da weiß ich ja, in welche Richtung ich ermitteln muss, nämlich genau in die falsche Richtung. Wenn das sozusagen die politischen Vorgaben sind, dann ist ja eigentlich auch die Ergebnisse der Ermittlung auch klar. Es wird keine Aufklärung geben. Auch bei dem Mord an den Vorsitzenden der Anwaltskammer in Diyarbakir, Tahir Elçi, auch das wird nicht aufgeklärt. Das heißt, wir haben eine ganze Reihe von von großen Anschlägen, von politischen Morden, die nicht aufgeklärt werden. Und da sind die Brandanschläge auf die HDP-Büros sozusagen eher eine kleinere Nummer. Also auch die großen Taten werden nicht aufgeklärt. Und das ist einfach ein großes Problem, auch deswegen, weil natürlich jegliche Hoffnung auf eine demokratische, friedliche Wandel oder ja, Umgang mit diesem Konflikt natürlich undenkbar scheint. Also wenn man sich vorstellt, man lebt in einem Land, wo solche Verbrechen einfach geschehen können, wie kann man sich das noch vorstellen, dass man jetzt irgendwie Wahlkampf macht für was irgendwie, und wie kann man sich vorstellen, dass ein Regime, der sowas zulässt, überhaupt bei Wahlen auch abtreten würde? Also das scheint eigentlich unvorstellbar, dass man über einen demokratischen Weg irgendwann schaffen könnte, dass die AKP abtritt. Und das vergiftet natürlich auch die gesamte Stimmung, auch die Haltung von vielen, die vielleicht bisher immer noch auf soziale Bewegung, auf Wahlen, auf was auch immer gesetzt haben, dass jetzt diese Hoffnungen nicht mehr da sind. Ja, Stichwort, warum möglicherweise auch wir mit dir über genau die Situation in den kurdischen Gebieten sprechen, ist ja, wir haben es im Vorgespräch Kobani-Hype genannt, eine Solidarität gab mit den Kurden in dem Fall, beziehungsweise den Kämpferinnen in den kurdischen Gebieten gegen den IS, was möglicherweise damit zu tun hat, dass hier so gesehen wurde, dass dieser Abwehrkampf unter anderem auch vielleicht eine der wenigen Bestrebungen ist, irgendwie sowas wie ein demokratisches System zu errichten, ein irgendwie rätedemokratisches oder so. Ja. Also es wurde als linkes Projekt begriffen. Ja. Was ist denn davon übrig geblieben? Oder wie ist da das, also ist mir schwer vorstellbar, wie während so einer Auseinandersetzung gleichzeitig an so einem Projekt gearbeitet werden kann? Also der Kampf um Kobane betraf ja eine Region, ein Teil von Rojava, also ein Teil vom Westen, was eigentlich oft als Code für Westkurdistan gesehen wird. Also Rojava besteht ja aus mehr als nur Kobane. Trotzdem ist es so, es gibt sozusagen bestimmte Prinzipien, also ganz irgendwie platt gesagt, es geht um Basisdemokratie, also von Räten über die Kommunen dann in die bis in Kantone, dass man auch so ein Gefühl dafür hat, dass es ein föderales System sein soll. Prinzip von Geschlechtergerechtigkeit, auch über feste Quoten, dass irgendwie Frauen 40% der alle Positionen haben müssen, dass es eine Spitze, immer eine Doppelspitze gibt, dass die ethnisch-religiösen Minderheiten irgendwie festen Platz haben im politischen System. Diese Prinzipien sind da und werden auch versucht umzusetzen. Trotzdem ist ja Syrien ein Bürgerkriegsland und trotzdem ist auch Nordsyrien, also Rojava, nach wie vor steht unter IS-Angriffen. Das heißt, im Alltag, in der Umsetzung ist das natürlich oft sehr schwierig und in manchen Orten, wenn zum Beispiel Kobane belagert wird, ist das einfach, da geht es nur noch um das militärische Verteidigen der Stadt und nicht mehr um Durchsetzen der von Basisdemokratie an diesem konkreten Zeitraum. Trotzdem werden diese Prinzipien weiter verfolgt und selbst wenn man jetzt nicht davon sprechen will von einer Revolution, weil man da irgendwie sich fragt, ist das wirklich eine soziale Revolution oder ist es nur eine politische Umwälzung, da gibt es ja auch unterschiedliche irgendwie Herangehensweisen. Manche wollen ja auch ganz viel über den Privateigentum reden, bevor sie über die Revolution sprechen wollen. Selbst wenn man sagt, das trifft alles nicht zu, das ist keine Revolution, weil eben Privateigentum nicht angerührt wird. Selbst dann muss man sagen, für die Verhältnisse in Irak, Syrien, sind die Gebiete in Nordsyrien, also Rojava, die einzigen Gebiete, wo ethnisch-religiöse Minderheiten überleben können als soziale Gruppe, wo Frauen Rechte haben und wo Basisdemokratismus versucht wird, trotz der ganzen Mängel, trotz der ganzen Probleme. Im Rest von Syrien ist das nicht der Fall. Wir haben Gebiete, die unter der Kontrolle des Regimes stehen, also unter einer Diktatur. Wir haben den IS, und ich glaube, über den IS und Basisdemokratie muss man vielleicht nicht so viel sagen, dass das irgendwie nicht so zusammenpasst. Und wir haben Gebiete, die unter Oppositionsgruppen bestehen, wobei das Problem bei der Opposition 2005 ist, dass das hauptsächlich Islamisten sind, Dschihadisten sind, dass diese ursprüngliche Rebellion, der eigentlich recht hoffnungsvoll war, inzwischen eigentlich tot ist. Also tot auch im Sinne von wirklich tot. Das heißt, Aktivisten sind tot, Aktivisten sind aus dem Land vertrieben. Und wer noch da ist, muss eben sich mit den lokalen Kräften arrangieren. Und das sind in vielen Fällen Islamisten, die auch gerade durch diese Kooperation Türkei und Saudi-Arabien mächtig geworden sind. Also insofern, im Rest von Syrien, wenn man es damit vergleicht, ist Rojava eindeutig auf der besseren Seite. Man kann dort irgendwie überleben, man kann dort auch halbwegs demokratisch und friedlich leben. Das ist im Rest von Syrien nicht der Fall. Wie sieht denn diesbezüglich nach innen sozusagen da die derzeitige Kooperation aus, was die verschiedenen, ich sag mal, kurdischen Gruppierungen oder Bewegungen angeht? Also meinetwegen die PKK, die Peshmerga werden immer genannt und die Webpeshin natürlich. Man muss ein bisschen wegkommen, dass man über die Kurden spricht und das alles als Einheit versteht. Gerade wenn man sich die anschaut, Rojava in Nordsyrien und das kurdische Autonomieregion in Nordirak, das sind politisch völlig gegensätzliche Projekte. In Nordirak wird immer noch versucht, einen kurdischen Nationalstaat zu etablieren. De facto ist das auch schon etabliert. Es geht da eher um, dass das international anerkannt wird. Nordirak ist eher autoritär. Also Barzani, der dort in der Regierung ist, dürfte eigentlich gar nicht mehr an der Regierung sein, weil seine Amtszeit eigentlich schon längst abgelaufen ist. Nordsyrien, Rojava, soll eigentlich gerade kein kurdisches Projekt sein, sondern eigentlich ethnisch, über die ethnische Spaltung hinweg. Es soll nicht autoritär sein. Das sind sozusagen erstmal diese grundlegenden Unterschiede. Und es gibt eine sehr lange Geschichte des Kampfes, des Konfliktes zwischen dem PKK-Lager, wo auch Rojava dazu zu sehen ist, und dem Barzani-Lager. Und dieser Konflikt wurde auch schon immer wieder militärisch ausgetragen. Also das heißt, wenn man von den Kurden spricht, spricht man eigentlich über völlig unterschiedliche Gruppen, die auch völlig gegensätzlich sind. Also da muss man vielleicht von diesem Begriff wegkommen. Kannst du für das, sagen wir mal, fürs Protokoll das trotzdem in wenigen Sätzen auseinanderklamüsern? Also diese, sagen wir mal, diese drei, wie sagt man, Three-Letter-Akronym? Ja, YPG. Genau. Also genau, es gibt eine ganz viele Abkürzungen. Fangen wir vielleicht irgendwie mit dem Einfachsten an. Also in Nordsyrien, Rojava, gibt es die PYD, das ist die Partei, die kurdische Partei, die dort quasi das Sagen hat, dort also dann auch irgendwie auch politisch die stärkste Kraft ist. Dann gibt es die Milizen, das ist einmal die YPG, das ist die, also die Selbstverteidigungsmiliz von Rojava. Dann gibt es die Frauenmiliz, das ist die YPJ mit einem J. Welche Abkürzung muss man noch kennen? Die Peshmerga sind keine Abkürzung, aber Peshmerga sind die Kämpfer der Barzani-Regierung in Nordirak. Barzani ist der Machthaber in Nordirak. Das sind so die Namen, die man vielleicht kennen müsste. Und was man vielleicht auch mal irgendwie sich klar machen müsste, dass eigentlich das gesamte Projekt Rojava und die kurdischen Kräfte dort mit der PKK verbündet sind. Die PKK ist eben die kurdische Partei in der Türkei. Das heißt, wir haben eigentlich so eine Zwei-Aufteilung im gesamten kurdischen Raum. Das ist einmal PKK und alle Kräfte, die ihr nahestehen, und die kurdische Autonomieregion in Nordirak unter Barzani und alle ihr nahestehenden Kräfte. Und dann gibt es natürlich je nach, auch zum Beispiel in Iran gibt es auch verschiedene Parteien, die dann der einen oder der anderen Lager zugeneigt sind. Das ist immer diese grobe Aufteilung. Also wenn man sich mit kurdischen Parteien unterhält, kann man fragen, ob sie PKK-nah sind oder Barzani-nah sind. Und einer von den beiden wird es eigentlich fast immer sein. Wegen wem hat sich jetzt Pegida gegründet? Wegen der PKK. Okay. Genau, es gab ja diese Kampagne Waffen für die YPG. Ja. Okay. Genau. Und das wurde halt dann verstanden als YPG ist ja ein Teil von PKK, was eigentlich nicht ganz stimmt. Mhm. Aber das wurde dann irgendwie, das war der Ursprungsmythos von Pegida. Genau. Auf den Bild, also auf den Symbolen von Pegida ist es ja noch nach wie vor da. Also es gibt diesen Mülleimer, ja, und da rein fällt auch ein PKK-Symbol. Naja. Jetzt hast du es doch wieder geschafft. Ja. Pegida muss immer eingebaut werden. Richtig, ja. Muss mindestens einmal erwähnt werden. Ja. Um vielleicht nochmal auf den Hype zurückzukommen. Ja. Wenn ich mich recht erinnere, damals, als es diesen Hype gab, also als gerade die Kämpfe um Kobani, um die Stadt tobten, gab es ja eine recht breite Welle der Solidarität, die sich hauptsächlich durch Demonstrationen ausdrückte. Ja. Und es sind auch Menschen tatsächlich dahin gereist und haben gekämpft und auf verschiedenste Art und Weisen unterstützt. Damals wurde das Ganze so ein bisschen auf die Spitze getrieben, habe ich das Gefühl, als es mit dem spanischen Bürgerkrieg oder so verglichen wurde. Was ist denn davon übrig geblieben, beziehungsweise was ist denn davon angekommen? Also man muss mal einfach dort unterscheiden. Die Kobani-Bereisung in der Türkei hat natürlich viel direktere Auswirkungen, weil Leute dann tatsächlich massenhaft auch nach Rojava gegangen sind, um das zu kämpfen. Das ist doch mal ein bisschen was anderes als die Rojava-Begeisterung hier in Deutschland. Was hier stattgefunden hat, ist einmal, dass diese Demonstration eine Unzahl von Veranstaltungen, von Vorträgen, wo ich auch eine Mitschuld daran trage, dass es überhaupt gab, Geld, was dann gesammelt wurde für den Wiederaufbau, aber auch für Waffen für Rojava, ist auch eine Kampagne, die auch in Deutschland gelaufen ist. Das Ganze ist natürlich, also die Beiträge aus Deutschland sind natürlich eher symbolischer Natur. Also auch bei dieser Waffen für Rojava-Kampagne sind, glaube ich, 30.000 Euro zusammengekommen, vielleicht ein bisschen mehr. Das sind eher kleinere Beiträge, wenn man sich anschaut, wie viel man für jeden Tag brauchen würde. Auch der Anzahl der Leute, die tatsächlich sich auf den Weg gemacht haben, nach Rojava, um dort zu kämpfen, auch das ist sozusagen irgendwie zu gering, dass es eine militärische Bedeutung hätte. Aber symbolisch hat das schon eine starke Bedeutung, dass sozusagen klar ist, dieses Projekt ist nicht nur für die Region wichtig, sondern eigentlich halt sozusagen weltweit. Insofern eine Bedeutung, dass viele gerade in dieser Region sonst wenig Hoffnungsschimmer sehen und Rojava deswegen für viele auch schon auch eine Projektionsfläche geworden ist. Auch diese Vergleiche mit Spanien 36 kommen jetzt nicht ganz zufällig, weil auch, also damals war es ja eigentlich eine ähnliche Hoffnung, also in Europa insgesamt eine Entwicklung, wo Linke dann gesagt haben, okay, jetzt müssen wir irgendwie Spanien retten, weil überall sonst sind wir irgendwie gescheitert. Deutschland war ja schon verloren. Insofern ist das dann dieser Vergleich nicht ganz zufällig und auch nicht ganz falsch. Das ist natürlich irgendwie ahistorisch und alles, aber diese Grundkonstellation in einer Region scheint vieles verloren zu sein, vieles nicht möglich zu sein. Und dann hat man einen kleinen Flecken, wo was aufscheint. Das ist so die Idee. Insofern gab es diesen Hype, aber dieser Hype ist eigentlich in der Form vorbei. Das kann man eindeutig sagen. Also in Deutschland, im Westen ist das eigentlich nicht mehr da. Im englischsprachigen Raum ist das noch ein bisschen anders, weil es irgendwie von Ort zu Ort auch eine stärkere Unterstützung gibt. Also dass dann Leute tatsächlich irgendwie nach Rojava gegangen sind und da gestorben sind zum Beispiel. Es gab vor kurzem in Kanada eine große Trauerveranstaltung für einen kanadischen YPG-Kämpfer, wo dann auch viele Menschen auf die Straße gegangen sind, also Zehntausende. Das ist, also je nach Ort, je nach Region gibt es nochmal solche Verknüpfungen, aber die große Welle ist vorbei, das stimmt. Du bist ja wahrscheinlich nicht erst seit gestern Politikwissenschaftler oder anders, beschäftigst dich überhaupt mit diesem Thema, über das wir gerade reden. Inwiefern hat sich denn da gucke ich auch natürlich wieder Richtung Twitter, die Wahrnehmung, sagen wir mal, der Linken in Deutschland zum Beispiel geändert, was dieses Thema angeht. Ist das jetzt nur meine eigene Filterbubble, dass das so aufgeploppt ist, oder ist das tatsächlich eine neue Qualität in Anführungszeichen? Das ist also die Interesse von vielen ist schon deutlich gewachsen. Also ich bin seit 91 in Deutschland und habe eigentlich schon eigentlich, bevor ich überhaupt irgendwie studiert habe, war ich auch schon politisch aktiv und habe eigentlich immer versucht, diese Themen Türkei, Kurdistan auch für die deutsche Linke quasi zu öffnen. Relativ erfolglos, sehr, sehr lange. Das war eigentlich für die deutsche Linken oft kein Thema. Da waren andere Nahost-Konflikte irgendwie wichtiger. Genau, wir nennen jetzt keinen Namen. Also Thema Türkei, Kurdistan war eigentlich bis vor kurzem gar kein Thema für viele. Also ich würde sogar wagen zu sagen, dass eigentlich bis zum Kampf um Kobane die meisten auch von Rojava auch nichts gehört hatten, dass eigentlich das erstmal kam. Insofern ist das gut und auch sinnvoll, dass Leute sich damit beschäftigen, dass auch Leute sich auch nach dem Hype beschäftigen. Auch das gibt es, also nicht überall, aber hier und da gibt es noch Gruppen, die sich mit dem Thema auch weiter beschäftigen und versuchen, ein bisschen genauer zu schauen. Also auch jenseits der Labels, die wir heute Abend ein bisschen benutzt haben. Also schon, was ist überhaupt Basisdemokratie in dem Kontext? Welche Idee von Geschlechtergerechtigkeit werden ja wirklich irgendwie ausprobiert? Ist das irgendwie Feminismus oder ist das was anderes? Also auch das sind tiefergehenden Fragen, werden schon gestellt. Und das ist eigentlich insgesamt eine sehr positive Entwicklung, dass man sich damit beschäftigt. Ich glaube, ein bisschen ist das Thema Türkei auch ein bisschen deswegen näher gekommen, gerade auch, weil syrische Flüchtlinge jetzt irgendwie in Deutschland angekommen sind und man sich irgendwie klar hat, dass die Türkei zwischen Syrien und Europa liegt und man sich auch anschauen müsste, was sich dort entwickelt hat. Also insofern ist das eigentlich schön, dass sich viele dafür interessieren. Jetzt muss man halt schauen, wie aus diesem Interesse ein bisschen mehr wird, dass man vielleicht auch irgendwie anschaut, wie zum Beispiel türkische Faschisten sich in Deutschland organisieren. Auch ein Thema, was eigentlich sehr lange wichtig war, wofür sich niemand interessiert hat. Also ich weiß noch aus den 90er Jahren Versuche von mir und anderen, das Thema türkische Faschisten in Deutschland zu thematisieren, mit sehr wenig Interesse. Inzwischen gibt es auch dafür mehr Interesse. Das ist schon insgesamt eine positive Entwicklung. Dann stelle ich meine unfassbar einfache Abschlussfrage. Ja. Ja, Glaskugel. Ja, genau, richtig, ja. Hast du eine Vorstellung von, wie der Krieg in Syrien weitergehen kann? Was Perspektiven wären diesbezüglich? Ja, in meinem neuen Buch über den Syrienkrieg. Nein, ich kann natürlich auch nur begrenzt irgendwie spekulieren und das Wissen, was wir alle haben über den Krieg in Syrien, ist natürlich auch beschränkt und wir wissen eigentlich relativ wenig. Was sich jetzt so ein bisschen abzeichnet, ist, dass gerade durch die russische Intervention Assad an der Macht bleiben wird. Das ist eigentlich relativ einfach zu sagen. Das kann man auch daran ablesen, wie die französische, deutsche Position inzwischen sind. Nämlich, dass man eigentlich nicht mehr davon spricht, dass Assad weg muss, sondern zumindest vorübergehend oder bis für die nächste Zeit Assad dranbleiben wird. Und dass dieser Rumstaat, der noch unter Kontrolle des Regimes, das sind so 20% von Syrien, dass das unter der Kontrolle des Regimes auch bleibt, auch für die nächsten Jahre. Also Rojava wird sich halten können, das zeichnet sich eigentlich ab. IS wird wahrscheinlich etwas zurückgedrängt werden, also dass die Hauptstadt Raqqa fallen könnte, ist wahrscheinlich auch gerade durch die neue Kooperation mit arabischen Kräften, kurdischen Kräften und der USA scheint das was möglich zu sein, dass man den IS noch weiter zurückdrängt. Aber der IS wird sich trotzdem in Syrien halten können, in welcher Form auch immer. Und wir werden nach wie vor Gebiete haben, die unter der Opposition stehen. Wobei man eigentlich da nicht von einer Opposition sprechen soll, sondern von vielen. Diese Vierteilung des Landes wird dann bleiben. Also da sehe ich erstmal keine große Bewegung, in welche Richtung auch immer. Also weder wird das Regime ganz Syrien wieder unter seine Kontrolle bringen können, noch wird sich Rojava sehr schnell über ganz Syrien ausbreiten können. Das ist nämlich auch eine Idee, dass man sozusagen Rojava als Modell sieht für ganz Syrien. Darüber haben wir heute ein bisschen relativ wenig gesprochen. Der IS wird nicht ganz Syrien erobern können und die Opposition wird auch weder Assad schlagen können, noch den IS vertreiben können. Das heißt, diese Vier-Aufteilung bleibt. Wir werden Frontverschiebungen haben, werden viele Tote haben und werden viele Flüchtlinge haben. Das sind eigentlich so die Gewissheiten über den Syrien, die man seit Jahren sagen kann. Das wird sich eigentlich nicht groß ändern.